seinem Thron im Himmel in unsere Welt voll Not. Kam Gottes Sohn als Retter vom ewigen Tod. Er trug die Schuld voll Glatt und Tod. Jesus Christus starb aus Liebe und zu gut. Er wusch uns rein aus Gnad allein. Offen steht das Himmelstor durch Christi Blut. Nun sind wir froh und glücklich, Jesus hat uns befreit. Und seine treue Hand führt zur Herrlichkeit. Er trug die Schuld voll Gnad und Tod. Jesus Christus starb aus Liebe uns zu gut. Er wusch uns rein aus Gnad allein. Offen steht das Himmelstor durch Christi Blut. Wenn wir dem Heiland folgen, führt er uns durch die Zeit, bis wir erlöst ihn preisen in Ewigkeit. Er trug die Schuld voll Gnad und Tod. Jesus Christus starb aus Liebe uns so gut. Er wusch uns rein aus Gnad allein. Offen steht das Himmelstor durch Christi Blut. Noch steht der Himmel offen, Freund, willst du dort hinein? Eile, bevor es geht.